Ferhat Kirmizi kämpft. Er kämpft um seinen Arbeitsplatz und um seine Existenz. Wenn er diesen Kampf verliert, sagt er, ist es mit seiner beruflichen Karriere vorbei. Ferhat arbeitet beim Autozulieferer Bosch in einem kleineren Werk, etwas außerhalb von München, mit ca. 250 Arbeitsplätzen. Es beliefert den Konzern mit Teilen für Verbrennungsmotoren. Aber Bosch will die industrielle Produktion im Werk dicht machen, weil der Konzern mehr auf Elektromobilität setzen will und sich das Münchner Werk betriebswirtschaftlich nicht mehr lohnt. Dieser Kelch wird nicht an jedem vorbeigehen, sondern wird jeden irgendwann mal jetzt in naher Zukunft treffen. Vor allem die Automobilbranche wird da krassen Einschnitt haben von Beschäftigung, Entlassungen, Standortverlagerungen. Das hat jetzt schon Conti gemacht, Ford baut ab, BMW, Mercedes, alle bauen ab. Jetzt fangen halt die kleinen Standorte zu schließen und von Bosch ist halt München das erste Werk. Ferhat Kirmizi ist Betriebsrat bei Bosch in München, engagiert sich für die IG Metall. Als er hört, dass er in München seinen Job verlieren könnte, weiß er, aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Also sagt er den Managern von Bosch den Kampf an. Wir wollen schon eine Welle auslösen. Ich glaube, wir sind auch ein Symbol geworden jetzt als Werk in Deutschland, dass wir durch die Transformation vielleicht wegfallen könnten. Und von daher ist ja auch unser Ziel, dass wir so viele Arbeiterklassen oder Mitarbeiter, die in diesem Industrie arbeiten, aufmerksam machen, dass es Zukunft auch die betreffen wird. Climate Justice. Und noch mehr? Warum Klimakrise und soziale Frage zusammenhängen. Sendung von Ferdinand Mayen. In diesem Zündfunkgenerator geht es um zwei auf den ersten Blick ziemlich unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite die Klimakrise, also steigende CO2-Emissionen, Artensterben, drohende Kipppunkte. Auf der anderen die soziale Ungleichheit, also der Abstand zwischen Arm und Reich, der immer größer wird. Beide Fragen, das ist die These dieser Sendung, hängen miteinander zusammen. Und auf der Suche nach Antworten stoßen wir auf die gleichen Lösungen. Das zeigen nicht nur die Theoretiker, die wir in dieser Sendung hören, sondern auch die Praxis. Zum Beispiel der Kampf in München vor dem Bosch-Werk, das umstrukturiert werden soll. Hier hat sich eine Allianz gebildet, mit der Betriebsrat Ferhat Kirmizi nicht gerechnet hätte. Eines Tages, wo ich im Büro saß, kam ein Anruf rein, unbekannt. Am Anfang war ich erstmal skeptisch, was wollen die jetzt, also Klimaaktivisten. Dann waren sie auch unmittelbar in der Nähe, dann habe ich sie ins Werk eingeladen, haben wir eine kleine Werksführung gemacht und dann haben wir uns erstmal kennengelernt und ich war auch geflasht, ne? Also, dass so eine Unterstützung kommt. Mia und Laura haben angerufen, zwei junge Klimaaktivistinnen aus München, die hier in der Stadt Demonstrationen und Aktionen des zivilen Ungehorsams planen. Also im Prinzip haben wir einfach einen Artikel gelesen, dass dieses Werk geschlossen werden soll, nämlich unter dem Vorwand Umstellung auf E-Mobilität. Wir arbeiten da schon ziemlich lange dazu und wir sagen, es gibt keine Entlassungen für den Klimaschutz und dieses Werk wird nicht wegen Klimaschutz geschlossen, sondern weil Bosch mehr Profite daraus schlagen will und die Produktion einfach nur in Billiglohnländer verlagern will. Als wir da quasi hingekommen sind, wir hatten das in der Zeitung gelesen und die Leute angesprochen haben, haben wir mehr oder weniger gesagt, hey, glaubt voll bitte nicht den Quatsch, der überall erzählt wird, dass wir als Klimaaktivisten was damit zu tun hätten. Und die Leute haben sofort alle gesagt, ja, ja, das ist uns klar. Uns ist klar, dass es hier um den Profit geht. Uns ist klar, hier geht es um Auslagerung, hier geht es nicht um Klimaschutz. Als ich Ferhat Kirmizi und die beiden Aktivistinnen treffe, regnet es. Der Sommer ist vorbei. Die Stunde draußen vor einer Bäckerei im nasskalten Münchner Herbst halten wir nur mit einer heißen Schokolade aus. Trotzdem wollen mir die drei unbedingt erklären, wie es zu ihrer paradoxen Allianz kommt. Immerhin steht auf der einen Seite ein Mitarbeiter eines Autozuliefererkonzerns, der Teile für Verbrennungsmotoren baut, auf der anderen Seite junge Menschen, die sich selbst antikapitalistisch nennen und für autofreie Innenstädte kämpfen. Skepsis gab es immer, aber nachdem ein paar Minuten gesprochen wurde, hat man rausgehört, hey, wir haben dieselben Interessen eigentlich. Weil wir seit Jahren auch von unserer Werkleitung oder einem Manager in Stuttgart verlangen, hey, wir brauchen Perspektiven. Unsere Produkte werden auslaufen, das war uns schon bekannt. Wir würden gerne Zukunftsprodukte haben. Ich glaube gar nicht, dass diese Vorurteile so krass da waren, weil wir als Klimaaktivistinnen sehen nicht die ArbeiterInnen bei den Autokonzernen als die Klimasünder und die Verantwortlichen für die Klimakrise, sondern eben die, die dafür verantwortlich sind, das zu entscheiden, was da produziert wird, also die EigentümerInnen von den Konzernen. Der Fall zeigt, obwohl es den einen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und ihres Lebensstandards geht und den anderen um den Kampf gegen den Klimawandel, haben sie dieselben Gegner, die Manager und CEOs in der Autoindustrie. Ferhat wünscht sich zum Beispiel, dass Bosch auch in Umschulungen in Deutschland investiert. Dann könnte auch das Werk in Trudering klimafreundliche Motoren herstellen. Aber das kostet Geld. Also, so sieht das Ferhat, bezieht der Konzern die Autoteile lieber aus Standorten wie Tschechien, Polen und Rumänien. Das ist gut für den Geldbeutel, aber schlecht für die CO2-Bilanz. Greenwashing von Bosch, findet Aktivistin Laura, weil das alles unter dem Deckmantel der klimafreundlichen Umstellung auf E-Mobilität passiert. Dieses Prinzip anzugreifen ist, glaube ich, was unbedingt nötig ist, wenn wir der Klimakrise was entgegensetzen wollen, aber auch wenn wir, und da decken sich wieder die Interessen der Klimabewegung und die Interessen der organisierten Arbeiterinnenbewegung, wenn wir der massiven, naja, Deindustrialisierung, kann man fast schon sagen, etwas entgegenwirken wollen. Möglich wäre eine Investition für Bosch in Deutschland allemal. 2020 hat der Konzern trotz Corona mehrere Milliarden Euro Gewinn gemacht. Aber was sagt der Konzern? Auf Anfrage schickt Bosch eine Stellungnahme. Darin steht unter anderem: Ein kleiner Standort trägt sich nur, wenn er sich hoch spezialisiert und zeitgleich seine Kosten, die er für Steuerung und Verwaltung benötigt, sehr niedrig sind. Das wird immer schwerer mit den sinkenden Aufträgen. Der Münchner Standort hat das Know-how und die Maschinen für Kraftstoffpumpen und Ventile. Hier eine gänzlich neue Produktion anzusiedeln, geben die aktuellen Rahmenbedingungen nicht her. Immerhin, der Konzern bestätigt auch, dass er die Mitarbeitenden nicht einfach entlassen will, sondern ihnen auch Alternativen anbieten möchte. Abfindungen oder Arbeitsplätze in anderen Unternehmen. Trotzdem wollen sowohl der Betriebsrat von Bosch als auch die Klimaaktivistinnen weiter um die Arbeitsplätze in München kämpfen. Sie sind überzeugt, der Kampf für Klimagerechtigkeit und der Kampf für gute soziale Verhältnisse hängen zusammen. Der Zusammenschluss zwischen der Arbeiterinnenbewegung und der Klimagerechtigkeitsbewegung ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum für die Aktionärinnen und CEOs der großen Konzerne, gerade weil dieser Zusammenschluss eine tatsächliche Gegenwehr bedeuten kann. hören den Zündfunkgenerator auf Bayern 2. In dieser Sendung geht es um den Zusammenhang von Klimakrise und sozialer Frage. Und darum, wie ein sinnvoller Kampf für Klimagerechtigkeit aussehen kann. Denn so wie die Klimaaktivistinnen und die Bosch-Beschäftigten, denken noch nicht viele. Im Bundestagswahlkampf 2021 wurde zum Beispiel immer wieder gefragt, wer progressive Klimaschutzmaßnahmen am Ende bezahlen soll. Die Antworten klangen wie ein Track in Dauerrepeat. Wir können nicht noch mehr für den Klimaschutz tun. Denkt doch mal an die Arbeitsplätze. Autofahren darf nicht teurer werden. Das belastet doch vor allem die Einkommensschwachen. Wir können nicht alle teures Biofleisch kaufen. So werden sozial Schwache zwangsvegetarisiert. Repeat Ende. Solche Argumente sind Trugschlüsse, meint der Schweizer Historiker Milo Probst, der an der Universität Basel tätig ist. Weil die Ursachen der Umwelt- und Klimazerstörung darin liegen, dass wir in einem kapitalistischen System leben, das eben auf Wachstum aus ist, auf Profit aus ist und dadurch das Leben, das heißt das menschliche und das nichtmenschliche Leben, eigentlich dieser Logik unterwirft. Was bedeutet, dass man eben die Arbeitenden arbeiten lässt, um Profite zu erwirtschaften. Und das heißt eben auch, dass man die Natur sozusagen arbeiten lässt, um Profit zu erwirtschaften. Milo Probst argumentiert, dass der Kapitalismus Arbeiterinnen und Natur auf die gleiche Art und Weise ausbeutet. Der Urwald wird gerodet, um Platz für Rinder oder billiges Palmöl zu schaffen. Arbeitnehmer der Autoindustrie in Deutschland werden arbeitslos, weil Arbeitskräfte in Rumänien billiger sind. Beides hängt miteinander zusammen. Und deshalb ist es wichtig, beides miteinander auch zu adressieren, weil die Menschen auch ausgebeutet werden, genauso wie die Natur. Milo Probst hat kürzlich ein Buch geschrieben. Der Titel: Für einen Umweltschutz der 99%. Es geht darum, dass die sozialen Kämpfe unserer Gegenwart, egal ob für Frauenrechte, gegen Rassismus, für faire Löhne und gegen die Zerstörung unserer Umwelt, zusammengehören. Dieser Begriff der 99%, das kommt ja aus der Occupy-Bewegung, diese soziale Bewegung, die im Zuge der Wirtschaftskrise, jetzt vor allem auch in den Vereinigten Staaten, so um 2010, 2011 entstanden ist. Es bezieht sich darauf und möchte eigentlich damit ausdrücken, dass Umweltschutz auch eine Frage eben ist, die einerseits das Austragen von sozialen Konflikten bedeutet, dass nicht einfach eine Frage ist, die alle gleichermaßen betrifft. Wir sitzen nicht alle im selben Boot, so wie das manchmal heißt. Das heißt, es geht auch darum, Konflikte auszutragen. Und andererseits geht es eben auch darum, Gemeinsamkeiten zu finden zwischen unterschiedlichen Formen der Unterdrückung und der Ausbeutung. Und das ist das wichtige Ziel oder das große Ziel dieses Buches, nämlich eben auch darüber nachzudenken, was für Verbindungslinien gibt es zwischen verschiedenen Kämpfen für Freiheit, für Gleichheit, Solidarität und eben Umweltschutz. Diese Verbindungslinien sucht Milo Probst im Antirassismus, im Feminismus und, Überraschung, sogar im Anarchismus. Die Anarchisten und Anarchistinnen, die im Buch vorkommen, die wollten eine Welt, in der die Menschen wieder kollektiv darüber entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Ich glaube, das wäre so eines der Grundkonsens. Nämlich eben zu sagen, in einer kapitalistischen Welt können nur sehr wenige entscheiden, wie produziert wird. Und wir möchten eigentlich, dass die Allgemeinheit entscheiden darf. Das heißt, wir müssen uns eigentlich unser Leben wieder aneignen. Und ich glaube, das ist sehr aktuell heute, oder? Weil es heute eigentlich auch darum gehen sollte, dass wir eben unser wirtschaftliches Leben zum Beispiel wieder demokratisieren. Okay, das klingt echt kompliziert. Kollektive Entscheidungen als Grundkonsens, wirtschaftliches Leben demokratisieren, das muss man kurz nochmal einfacher erklären. Also von vorne. Eine Anarchistin will nicht, dass ihr irgendwer vorschreibt, woran sie arbeitet, wo sie wohnt, was sie zu tun hat oder wie sie lebt. Das heißt aber nicht, dass ihr alles egal ist. Sie will mit ihren Mitmenschen zusammen bestimmen, wie ein gutes Leben aussieht. Beim Autozulieferer Bosch zum Beispiel würde eine Anarchistin sagen: Ich will keine klimaschädlichen Verbrennungsmotoren mehr bauen. Ich will lieber herausfinden, wie wir Autos klimafreundlicher machen können. Und lasst uns doch diskutieren, wie wir das gemeinsam erreichen können und ob die anderen das auch so sehen. Im Grunde ist das Demokratie, sagt Milo Probst. Aber die Welt, vor allem die Wirtschaft, funktioniert aus seiner Sicht anders. Eine sehr interessante Forderung für heutzutage wäre meines Erachtens auch zum Beispiel die Arbeitszeit reduzieren, damit wir eben wieder selbstbestimmter leben können, wieder selbstbestimmt Aktivitäten und Tätigkeiten nachgehen können. Das heißt aber für mich nicht, dass wir jetzt alle das kopieren sollten, was diese Personen machen und dachten, die in diesem Buch vorkommen. Das ist mir sehr wichtig. Also es geht mir nicht darum zu sagen, wir sollten jetzt alle Anarchisten und Anarchistinnen werden, weil ich eben diese Offenheit ein bisschen beibehalten wollte und auch dafür plädieren wollte, so verschiedene politische Traditionen miteinander zu verknüpfen. Auch die Empirie deutet darauf hin, dass die Klima- und die Gerechtigkeitskrise zusammenhängen. So gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, wenn wir weniger arbeiten würden, wäre das auch deutlich besser für das Klima. Wir wären zum Beispiel nicht mehr gezwungen, für einen Termin schnell von Frankfurt nach München und wieder zurückzufliegen. Und wir könnten länger darüber nachdenken, wie wir nachhaltiger leben. Keine hektischen Einkäufe kurz vor Ladenschluss im Billigdiscounter. Stattdessen könnten wir nachforschen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Oder zumindest ein paar Tomaten, Kartoffeln und Bohnen einfach selbst anbauen. Dass wir gerade mit Vollgas auf den Klimakollaps zusteuern, liegt an unserem Wirtschaftssystem, meint der Historiker Milo Probst. Wenn man dieses System nicht transformiert, helfen alle Maßnahmen nichts. Weshalb auch die Klimaschutzpakete der Regierungen, zum Beispiel in Deutschland, aus seiner Sicht ins Leere gehen. Da könnte man zwei Dinge sagen. Oder erstens, dass die bestehende Klimaschutzpolitik, die von den Regierungen vorangetrieben wird, nicht effektiv ist, oder? Das zeigen die Zahlen, die Emissionen steigen, es werden weiter Infrastrukturprojekte vorangetrieben, die umweltschädlich sind, es werden Autobahnen gebaut und so weiter, Ölplattformen gebaut, Kohlekraftwerke und so weiter. Das heißt, es gibt, glaube ich, geradezu eine Schizophrenie zwischen dem offiziellen Diskurs, wo immer mehr Regierungen und auch große Unternehmen hinstehen und sagen, ja, Klimaschutz ist uns wichtig, und den tatsächlichen Taten dann, die das Gegenteil tun. Und das Zweite ist, dass die Umweltschutzpolitiken, die dann doch durchgeführt werden, eigentlich so etwas wie eine Quadratur des Kreises suchen, nämlich Wachstum mit Nachhaltigkeit versuchen zu verbinden. Meines Erachtens geht das nicht, global gesehen, kann nicht einfach unendlich viel Profit erwirtschaftet werden, ohne die Natur zu zerstören. Diese Politiken werden nicht ans Ziel führen, sofern sie eben nicht an diesem Grundmechanismen unserer Welt rütteln. Mit diesen Gedanken ist der Schweizer Historiker Milo Probst nicht allein. Auch in der Umweltbewegung und bei den Klimaaktivistinnen ist die Wachstumskritik präsent. Und auch dort werden soziale Frage und Klimakrise zusammengedacht. Wie genau, das hören wir gleich. Wenn ich aufstehe, sind die Straßen menschenleer. Keine Zeit für Einsamkeit im koffeingetränkten Herz. Kaltes Licht im Treppenhaus begünstigt Augenkrebs. Draußen ist so dunkel wie gestern auf dem Nachhauseweg. Gerade wusste ich noch grob, was ich geträumt habe. Irgendwas mit der Pest und einem Heuwagen. Aber das Bild kann ich nicht lang in den Gedanken halten, weil meine Hände automatisch ihres Amtes walten. Bewegende Wand von Paketen durchs Land, ob bei Schnee oder Sandsturm mit Gegenwind, weswegen ich manchmal daneben bin. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja. Erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Ich hab einen Job neben dem Nebenjob. Oh ja, ich hab kein Leben, doch ich lebe noch. Oh ja, ich bring Pakete in dein Märchenschloss. Oh ja, aber erwarte keinen Prinz auf einem weißen Pferd. Der wohl bekannteste Slogan der Fridays for Future Bewegung. Und bei Climate Justice geht es nicht nur um Klima- und Umweltschutz. Es geht nicht nur um die Reduktion der Treibhausgase und es geht auch nicht nur darum, dass die alte Generation den Planeten für die junge unbewohnbar zurücklässt, wenn sie weitermacht wie bisher. Climate Justice ist ein Programm, das mittlerweile auch soziale Gerechtigkeit, Antirassismus und Gleichberechtigung mitdenkt. Die Klimakrise hängt mit super, super vielen Sachen zusammen. Also mit patriarchalen Strukturen, mit rassistischen Strukturen, mit postkolonialen Strukturen geht das alles einher. Das ist die Aktivistin Fritzi. Ich treffe sie im August auf einem Klimacamp in München vor dem Szenetreff Import-Export. Jedes Jahr finden solche Camps statt. Klimaaktivistinnen wollen sich hier vernetzen und gemeinsam Demonstrationen planen. Fritzi, Anfang 20 und Studentin, ist zum Beispiel als Vertreterin der Gruppe No Future IAA am Start, um für Proteste gegen die Automobilausstellung im September in München zu werben. Das übergeordnete Thema des Klimacamps ist die soziale Gerechtigkeit. Wenn wir beim Beispiel Auto irgendwie bleiben, die Autoindustrie ist super, super männlich dominiert. Auch die Zielgruppe, an die Autos verkauft werden, ist männlich dominiert. Das werden von Männern für Männer produziert. Das ist sehr, sehr patriarchal. Wenn wir uns die Stadtplanung anschauen, wird halt Produktion, also Arbeit über Reproduktion, also Hausarbeit, Kinderpflege gestellt, weil unsere Stadt nicht darauf ausgelegt ist, dass man besonders gut seinen Haushalt führen kann, sondern es ist darauf ausgelegt, dass man gut zur Arbeit kommt mit dem Auto. Fritzi meint, eine feministischere Wirtschaft würde dafür sorgen, dass die Stadt viele Grünanlagen, Radwege und Parks hätte. Doch die Realität sieht oft anders aus. Vollgestopfte Straßen, Parkplätze und dicke Luft. Dank der aus ihrer Sicht patriarchalen Autoindustrie. Außerdem arbeiten Fritzi und die anderen Aktivisten an diesem Wochenende daran, dass Klima- und Black Lives Matter-Bewegung zukünftig zusammenarbeiten, weil die Ausbeutung unseres Planeten auf Kosten der Länder im globalen Süden eben auch rassistisch ist. Die sogenannten MAPA, die Most Affected People and Areas, sind quasi das, was wir sonst als globalen Süden bezeichnen. Das ist aber eine Fremdbezeichnung. Wir verwenden lieber die Selbstbezeichnung MAPA. Damit geht man damit irgendwie sehr viel respektvoller um. Die sind nicht für diese Klimakrise verantwortlich. Auch wenn oft hier irgendwie von auf diesem Planeten leben einfach nur zu viele Menschen gefaselt wird. Das stimmt so nicht. Ein Großteil der Umweltverschmutzung wird nicht von vielen Menschen produziert, sondern von vielen Konzernen. Und deren Profiteure sitzen meistens in Europa oder in den USA. Laut Fritzi funktioniert Climate Justice so. Er muss die soziale Ungleichheit angreifen, und zwar auf globaler Ebene. Und das ist kein Hirngespinst einer Klimaaktivistin auf einem Camp in München. Empirische Studien zeigen deutlich, dass die Klimafrage mittlerweile zu einer Klassenfrage geworden ist. Der ökologische Fußabdruck wird größer, je reicher eine Person ist. Laut Oxfam wird rund die Hälfte aller Emissionen weltweit von den reichsten 10% verursacht. Gleichzeitig treffen die Auswirkungen der Klimakrise vor allem die Armen. Sie haben kein Geld, sich vor Trockenheit, Hitze oder Hochwassern in Sicherheit zu bringen, während die Reichen davon kaum etwas merken und obendrein immer reicher werden. Wir müssen unser Wirtschaftssystem ändern. Wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, die solidarisch miteinander umgeht, wo irgendwie die Menschen im Vordergrund stehen und nicht, wie viel Profit ein Konzern macht. Weil wenn Profit nicht mehr wichtiger ist als unser Planet, dann können wir unglaublich viel tun, um unsere Mitmenschen zu schützen. Genau wie Milo Probst will Fritzi eigentlich den Kapitalismus abschaffen. Andere Aktivistinnen auf dem Klimacamp sind eher für Postwachstumsökonomie. Wieder andere glauben an den Green New Deal. Allen ist aber klar, dass es eine gewaltige Kraftanstrengung benötigt. Und jetzt, Achtung, wird es ziemlich deprimierend. Viele Forscherinnen gehen inzwischen davon aus, dass wir unsere Pro-Kopf-Emissionen im Durchschnitt auf eine Tonne CO2 im Jahr reduzieren müssen. In Europa sind es Stand jetzt aber 12 Tonnen. Und das betrifft nicht nur die Treibhausgase, sondern auch den Materialverschleiß. Wenn alle Menschen so leben würden wie die Deutschen, bräuchten wir jedes Jahr 3 Erden. Ziemlich deprimierend. Zum einen, weil unklar ist, ob wir das überhaupt schaffen. Zum anderen, weil wir uns, wenn wir es ernst meinen, wahrscheinlich stark einschränken müssen. Was tun? Das frage ich Simon, auch ein Aktivist, den ich ebenfalls auf dem Klimacamp in München treffe. Ich glaube, es ist wichtig, eine Form von Gegenkultur aufzubauen. Und das kann zum Beispiel durch kollektive gemeinsame vegane Kochen passieren. Also ich glaube, dass auch Gegenkultur einen entscheidenden Punkt hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns organisieren, und zwar fest und verbindlich organisieren, um tatsächlich dieser Macht des Kapitals etwas entgegenzusetzen. Und das kann niemals auf individueller Ebene passieren, sondern kann nur auf kollektiver Ebene passieren. Simon engagiert sich in München beim antikapitalistischen Klimatreffen und ist der Meinung, dass sich Arbeiter und Klimabewegung vereinen müssen, um den Status quo anzugreifen. Der falsche Weg ist laut Simon Personenbashing. Warum hast du in der Kantine heute Fleisch gegessen? Warum bist du mit dem Auto zur Arbeit gekommen? Warum trägst du ein T-Shirt made in Bangladesch? Diese Konflikte spielen soziale Frage und Klimakrise gegeneinander aus. Konsumkritik, das lehnen wir einfach fundamental ab, weil es einfach nur eine Spaltung bringt und keinen Mehrwert hat. Es ist so, diese Ideologie der Vereinzelung, die Lösung der Krise auf das Individuum abzuwälzen, muss man entschieden entgegentreten. Und was ist mit der Politik? Immerhin gibt es hier schon signifikante Unterschiede. Klar, noch hat im Klimacheck keine Partei in Deutschland ein Programm, mit dem wir das Pariser Abkommen einhalten können. Aber andere Regierungen könnten trotzdem mehr bewirken. Simon überzeugt dieses Argument nicht. Die Frage ist nicht so sehr die nach der Partei, welche Partei man jetzt wählt oder nicht. Die Frage ist ja, in welchen Sachzwängen befindet sich die Politik. Auch eine grüne Partei zum Beispiel ist einfach diesen Profitzwängen in unserem Wirtschaftssystem unterlegen am Ende. Es ist ein bisschen egal, ob ich jetzt Grüne, SPD, eine andere Partei wähle. Am Ende braucht man den Druck auf der Straße und in den Betrieben, damit man die Politik am Ende zwingt, dass wirklich umweltfreundliche Politik durchgesetzt wird. Deshalb vereinen sich Klimaaktivistinnen zum Beispiel mit den protestierenden Mitarbeitern von Bosch, die ihre Arbeitsplätze in München vielleicht verlieren. Sie wehren sich gegen das Unternehmen, das von oben herab über ihre Zukunft entscheiden möchte. Genau in solchen Aktionen könnte laut Milo Probst, dem Historiker aus Basel, deshalb auch ein wichtiger Schlüssel für eine bessere Zukunft liegen. Eine Demokratisierung des Lebens und eine Neuausrichtung der gesellschaftlichen und produktiven Tätigkeiten, die nicht mehr nach Profit orientiert sein sollten, sondern nach dem Gemeinwohl und den Bedürfnissen der Menschen. Auch heute ist es so, dass sehr wenige nur entscheiden können, wie und was produziert wird. Und das sollte meiner Meinung nach in den Händen und in der Kompetenz der Allgemeinheit sein. Aus diesem Grund hat Milo Probst sein Buch Umweltschutz der 99% genannt. Es geht ihm um ein Projekt, das möglichst alle Menschen hinter sich vereint. Alle, die gemeinsam für eine klimafreundlichere Zukunft kämpfen. Ich glaube, dass es sehr viel Unzufriedenheit gibt. Menschen sind unzufrieden, weil sie die Zerstörung unseres Planeten beobachten, weil sie halt sexueller Gewalt ausgesetzt sind, weil sie rassistischer Diskriminierung ausgesetzt sind oder weil sie schlechte Arbeitsbedingungen, prekäre Arbeitsbedingungen haben. Und die Frage ist nun eben, wieso gelingt es der Linken nicht, diese Unzufriedenheit in ein politisches Programm umzusetzen? Eine Antwort auf diese Frage hat auch Milo Probst nicht. Andere dagegen schon. Wie das in der Praxis aussieht, darum geht es gleich. No! Zündfunkgenerator auf Bayern 2. Heute mit der Frage, warum Klimakrise und Klassenfrage zusammenhängen und wie eine sozial gerechte und gleichzeitig klimafreundliche Zukunft aussehen könnte. Die Antworten bisher: Demokratisierung, Gegenkultur, Arbeitszeitverkürzungen, sich zusammenschließen und gemeinsam gegen das Kapital kämpfen. Aber wie sieht so etwas in der Praxis aus? Ein Beispiel führt uns nach Österreich, in die zweitgrößte Stadt des Landes nach Graz. Über Graz gibt es viel zu erzählen. Knapp 300.000 Einwohner. Hauptstadt des zweitgrößten österreichischen Bundeslands, der Steiermark. Der Hausberg der Grazer ist der Schöckl mit 1.445 Metern. Und jetzt kommt's: Bei der letzten Kommunalwahl in Graz ist die Kommunistische Partei Österreichs, die KPÖ, stärkste Kraft geworden. Die KPÖ-Spitzenkandidatin Elke K. holte 29% der Stimmen. 2% mehr als die ÖVP, die in Graz die letzten 18 Jahre den Bürgermeister gestellt hat. Siegfried Nagel, Spitzname Betonsigi. Also es war erwartet worden, dass es einen Stimmverlust oder prozentualen Verlust für die ÖVP geben wird und eventuell auch einen Gewinn für die KPÖ, aber nicht in dem Ausmaß und nicht, dass sozusagen sich die Stimmenverhältnisse sich so verändern, dass wir stärkste Partei werden. Das ist Max Zirngast, der den ÖVP-Bürgermeister mit der KPÖ gestürzt hat und jetzt im Grazer Stadtrat sitzt. Lange hat er als Journalist gearbeitet, schrieb für linke Zeitungen, lebte in der Türkei und saß dort aufgrund oppositioneller Tätigkeiten sogar im Gefängnis. Jetzt ist Max Zirngast zurück in Österreich und aufgrund des Wahlerfolgs der Kommunistischen Partei in der Lokalpolitik gelandet. Das Erfolgskonzept der KPÖ ist denkbar einfach. Für die Menschen da sein und Politik mit ihnen zusammenzumachen. Also ins Gespräch kommen, sich anhören, welche Probleme die Menschen haben, was sie sich politisch wünschen und gemeinsam Konzepte entwickeln. In gewisser Weise hat die KPÖ also den Alltag demokratisiert mit ca. 3000 Bürgersprechstunden im Jahr. Das Wesentliche auch bei der Unterstützung oder bei den Sprechstunden ist, dass man den Menschen zuhört, ihre Probleme ernst nimmt, versucht Lösungen zu finden, versucht Menschen eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, Vermittlung herzustellen, aber auch einfach Menschen Mut zu machen und dort, wo es nicht anders geht, auch finanziell zu helfen. Als Stadtrat in Graz verdient man netto im Monat 6.000 Euro, erzählt Max Zirngast. Zu viel für so ein Mandat, sagt die KPÖ, weshalb die Politiker, seit sie im Stadtrat sitzen, nur 1.950 Euro davon behalten und den Rest in einen Parteifonds einzahlen. Der wird dann dafür genutzt, armen Menschen zu helfen. Kritiker sagen, das ist Stimmenkauf. Max Zirngast widerspricht. Das ist von anderen Parteien als Caritas-Politik oder auch als, naja, die spenden halt. Ich meine, der Punkt ist der, es geht nicht nur darum, dass da irgendjemand Geld verteilt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man eben sich mit den Leuten hinsetzt und versucht, ihre Lebenssituation zu verbessern. Das Ergebnis bei der letzten Kommunalwahl dann 20%. Nah dran an der ÖVP. Doch dann wird der KPÖ das Ressort Wohnen und Bauen entzogen und ihr stattdessen der Verkehr zugeschrieben. Das Ende der Wohnungsbaupolitik und damit auch des Erfolgs der Partei? Nein, sagt Max Zirngast. Man habe wieder mit den Menschen gesprochen, erfahren, dass vielen der ÖPNV zu teuer ist und deshalb den Preis für die Jahreskarte für Bahn und Bus halbiert. Das Zentrale hier ist, dass es um eine Form von Politik geht, um einen Stil geht. Das ist das, wo sich die KPÖ in Graz wesentlich auch unterscheidet von anderen Parteien. Ich glaube, das ist auch was, was Linke weltweit mitnehmen sollten. Egal wie gut unsere Analysen sind, egal wie gut oder wie schön formuliert und wie doll geschrieben und wie richtig die auch immer sind, wenn du die Bevölkerung nicht davon überzeugen kannst, dass sie sich auf dich verlassen können, wenn die Bevölkerung nicht den Eindruck hat, dass du in ihrem Leben konkret was verbessern kannst, dann wird das nicht funktionieren. Es folgt der Wahlsieg 2021. Und zwar mit einer Strategie, die der Schweizer Historiker Milo Probst wohl eine Demokratisierung der Lebensverhältnisse nennen würde. Oder die sich viele unter dem Begriff demokratischer Sozialismus vorstellen. Die KPÖ holt die Leute mit ins Boot. In erster Linie über Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Und aus dieser Demokratisierung heraus ergeben sich auch Konzepte, die gut für das Klima sind. Zum Beispiel der Wunsch nach einer sozial-ökologischen Stadt. Eine Art Umweltschutz der 99%. Im Falle Graz dann? Dass man eine Stadtentwicklung schafft, wo nicht mit Gentrifizierung und irgendwelchen hippen Sachen dann die Bevölkerung vertrieben wird, sondern einfach tatsächlich die Lebensqualität für alle Menschen möglichst gesteigert wird, dass niemand zurückgelassen wird. Dass es vor allem viel kommunalen Wohnbau gibt, der ja auch wunderbar ökologisch gestaltet werden kann mit vielen Grünflächen, mit vielen Freizeitflächen, Sportflächen, Spielplätzen. Und natürlich beim Verkehr, dass man eine Verkehrswende insofern macht, dass man den öffentlichen Verkehr ausbaut und natürlich Radwege und so weiter schafft. Aber auch nicht so, dass dadurch in erster Linie die Leute bestraft werden, die tatsächlich ein Auto benutzen müssen. Aber trotzdem, wie kann eine Partei, die sich selbst kommunistisch nennt, solche Wahlerfolge einfahren? Gab es keine Gegenbewegung wie die Wahlplakate der CSU in Bayern, die um jeden Preis den Linksrutsch verhindern wollten? Und was ist mit den vielen konservativen Medien, die hinter jeder Klimaschutzmaßnahme die Ökodiktatur wittern und beim Begriff demokratischer Sozialismus immer wieder darauf zurückkommen, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen und der Kommunismus gescheitert ist? Klar gibt es jetzt eine breite Diskussion über Kommunismus und das hat viele in Österreich tatsächlich geschockt. Das hat die Leute in der Stadt Graz geschockt, vor allem also die Herrschenden. Sogar der Bundeskanzler hat gesagt, dass er das sehr bedenklich findet. Aber es zieht halt dann nicht mehr, wenn die große Mehrheit der Grazer Bevölkerung seit 30 Jahren sieht, was das in der konkreten Praxis heißt. Es zieht dann nicht, wenn Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Grazerinnen und Grazer irgendwann mal in ihrem Leben konkreten Kontakt mit LKK und mit der Kommunistischen Partei gehabt haben. Die aber niemals im Leben mit dem mittlerweile abgewählten Bürgermeister zusammengekommen wären. Also der hätte sich auch nicht für sie interessiert. Die KPÖ in Graz ist ein gutes Beispiel, wie Klimagerechtigkeit, die die soziale Frage mitdenkt, politisch umgesetzt werden kann. Und wie schnell demokratischer Sozialismus lebendig wird. So wie er beispielsweise von Vertreterinnen der Labour-Partei oder Anhängern der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez in Amerika gefordert wird. Aber wie soll diese Art der Politik in einem ganzen Land funktionieren? Eine Bundesregierung in Deutschland kann kaum mit 80 Millionen Menschen gleichzeitig in Kontakt treten. In der konkreten Form ist es ein kommunales Modell für eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Kann man auf einer nationalen Ebene sicher nicht in derselben Form einführen, weil das wäre unmöglich. Aber was natürlich Basisorganisationen betrifft oder auch kommunale Organisationen von regionalen Gruppen und lokalen Gruppen von der Linkspartei, kann ich nur empfehlen, dass sie sich zumindest anschauen. Dasselbe würde ich natürlich auch politischen Parteien empfehlen, die vielleicht Interesse haben, eine ähnliche Form von Politik zu machen. Eine klimagerechte Welt erschaffen. Das Beispiel Graz hat gezeigt, dass demokratische Teilhabe und eine sozial orientierte Politik auf kommunaler Ebene zu einem besseren Klima in der Stadt führen können. Allerdings ist Graz nur eine Stadt und hat so einen eher geringen Anteil an der Klimakrise. Und auf nationaler, ja sogar auf globaler Ebene braucht es mehr als ein paar Einzelprojekte, in denen die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden, wie sie leben wollen. Ich finde auch, man sollte sich auch von links davon dem Gedanken verabschieden, dass Partizipation an sich schon der entscheidende Fortschritt in der Demokratie ist. Also ich bin sehr dafür, dass man den Partizipationsbegriff und partizipatorische Demokratie als Begriffe hochhält. Ich halte überhaupt nichts von so einem linken Elite-Geschwätz, dass die Leute zu blöd wären. Aber ich glaube, was man begreifen muss, dass allein die Tatsache, dass eine Menge zusammenspricht, noch kein demokratischer Partizipationsprozess ist, sondern dass da ein wesentlicher qualitativer Moment reinkommen muss. Und der ist eben, dass wirklich ein gemeinsamer, kollektiver Meinungsbildungsprozess stattfindet, der nicht von Einzelnen gesteuert wird, sondern wo wirklich viele eine aktive Rolle und eine sich selbst aktivierende Rolle drin spielen. Raoul Zelig ist deutscher Politikwissenschaftler, Publizist und Übersetzer und Mitglied im Vorstand der Partei Die Linke. In seinem zuletzt veröffentlichten Buch »Wir Untoten des Kapitals« empfiehlt er, der Klimakrise mit einem weltweiten grünen Sozialismus entgegenzutreten. Der Grund? Die neoliberale Ideologie, der Glaube an die unbegrenzte Kraft des Marktes, vergrößert nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich, sondern führt auch zur Zerstörung unseres Planeten. Anfang 2021 hat Markus Metz in einem Generator ausführlich mit ihm über seine Thesen gesprochen. Weil sie immer noch relevant sind, greifen wir die wichtigsten hier noch einmal heraus. Raoul Zelig fordert einen Systemwechsel, weg vom Kapitalismus. Er hat aber eine Idee, wie der aussehen könnte. Es braucht einen ökologischen, demokratischen Sozialismus. Sozialismus ist ein total belasteter Begriff, aber man sollte sich trotzdem auch nicht täuschen. Die sozialistische Bewegung, die sozialistische Theorie war der große Akteur erstens in der Emanzipation der letzten zwei Jahrhunderte, und zwar was Arbeiterrechte angeht, aber auch was Frauenanrechte angeht oder auch Entkolonialisierung. Die sozialistische Bewegung war ein großer Treiber, nicht der einzige, aber ein sehr großer Treiber dieser Freiheitsbewegung. Und der andere Punkt, den ich eben ganz wichtig finde, man muss verstehen, dass alle Emanzipationsbewegungen, zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben, was zu tun haben mit der Eigentumsfrage. Eigentum ist eine zentrale Machtressource unserer Gesellschaft. Und deswegen muss man, wenn man über Veränderung der Gesellschaft nachdenkt, auch eben über Eigentum reden. Und das ist der Strang, den die sozialistische Debatte aufgebracht hat. Der demokratische Sozialismus, den Raoul Zelig vorschlägt, hat dabei wenig mit den sozialistischen Gesellschaftsformen zu tun, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Eher sieht er aus wie das Modell der KPÖ in Graz. Demokratische Teilhabe, nachhaltiges Wirtschaften ohne Ausbeutung, ermöglicht durch finanzielle Umverteilung. Was uns klar sein muss, ist, dass wir diesem Prinzip der Profitmaximierung Grenzen setzen. Und wenn man diesen Mechanismus durchbrechen will, dann muss man in die Eigentumsrechte eingreifen. Man muss sozusagen den Besitzern dieser großen Vermögen sagen, es ist nicht mehr weiter möglich, in dem und dem und dem und dem Bereich euer Kapital zu vermehren, weil das die Lebensgrundlagen auf dem Planeten zerstört. Also es ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht, und das ist das, was ja eigentlich die sozialistische Bewegung ausgezeichnet hat, dass sie nämlich die Rechte der Eigentümer eingegrenzt und beschränkt hat. Anders als die sozialistischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts muss der neue demokratische Sozialismus für Raoul Zelig außerdem Klimagerechtigkeit mitdenken. Er muss grün sein. Der wesentliche Punkt ist dabei auch, dass das eben, wenn es einhergehen soll mit Demokratie, dass das eben auch was damit zu tun hat, mit Auseinandersetzungen, wo Leute in der Gesellschaft sich demokratische Spielräume, Räume der Selbstverwaltung zurückholen. Und deswegen würde ich sagen, Sozialismus sind also solche Kämpfe, wo um demokratische Gemeineigentumsformen gerungen wird. Also gar nicht in erster Linie Verstaatlichung, sondern zum Beispiel eine Linie soziale Kämpfe von Umweltbewegungen, Gewerkschaften, wo Leute sich organisieren. Eine zweite Linie wären Genossenschaften, eine dritte wären Commons und Allmende, also Gemeineigentumssysteme, die schon lange existieren. Bauern kennen Allmendesysteme wahrscheinlich noch. Wikipedia zum Beispiel ist ja auch ein Allmendesystem, gehört niemandem und funktioniert durch die freie Kooperation von Leuten, aber eben auch die öffentlichen Infrastrukturen, nämlich dass möglichst viele soziale oder infrastrukturelle Grundleistungen in öffentlicher Hand sind. Vom Wasser und der Schule und der Gesundheit sind wir daran gewöhnt, auch von den Medien ein bisschen, öffentlich-rechtliche Medien. Aber natürlich auch Wohnen und viele andere Dinge, viele andere Bereiche könnten und sollten meiner Ansicht nach in Gemeineigentumshand sein, in öffentlicher Hand sein. Und da sollte man nicht darauf setzen, dass es nur eine staatliche Eigentumsform gibt, sondern dass es viele Eigentumsformen gibt. Wenn sowas koexistiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine Staatsbürokratie sozusagen sich die ganze Macht darüber aneignet. Ich bin 100 Jahre alt. Mein Kopf ist voll, die Füße kalt. Die ganze Welt hat sich auf meine Brust gesetzt. Der Mensch ist so ein argloses Geschöpf. Das Meer ist aus Plastik, der Hunger ist groß. Solange du nicht matt bist, lass ich dich nicht los. Das alles hält sich nur so lang, bis es hinüber ist irgendwann. Ich seh nicht, wie die Sonne geht. Zum Schluss noch einmal zurück nach München, vor das Boschwerk, wo Aktivistinnen und Mitarbeitende gemeinsam für solche demokratischen Veränderungen kämpfen. Sie wollen erreichen, dass sie selbst entscheiden können, was sie produzieren. Und sie wissen, dass die drohende Schließung nicht allein mit E-Mobilität zu tun hat. Unsere Forderungen zeigen das ziemlich gut auf. Wir fordern, dass dieses Werk erhalten bleibt und eine Umstellung auf klimafreundliche, gesellschaftsnützliche Produkte passiert. Weil wir ganz klar sagen, es gibt an sehr vielen Produkten einen großen Mangel, wie zum Beispiel medizinischen Geräten, Wärmepumpen, Teilen von Windkrafträdern. Das werden wir alles brauchen, um auch die Klimakrise zu überwinden in nächster Zeit. Und genau das müssen wir auch produzieren. Es muss eine Umstellung auf Produkte, die wir wirklich brauchen, stattfinden. Sagt Aktivistin Mia. Sie unterstützt die Arbeiterinnen und Arbeiter in München, weil sie will, dass Bosch gemeinwohlorientierter denkt und Arbeitsplätze nicht einfach aufgibt, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr lohnen. Da stimmt auch Laura zu. Ich glaube, dahinter steht ja schon noch eine gesamtgesellschaftliche Frage so ein bisschen. Also so die Frage, nach welchen Kriterien wird eigentlich entschieden, was wir produzieren? Und das ist die große Frage, die da dahinter steht. Wir brauchen überhaupt nicht noch mehr Autos. Es gibt eine wahnsinnige Überproduktion da aktuell auf dem Markt. Trotzdem wird gesagt, im Zweifel lassen wir die ganzen Maschinen weiterlaufen, verlagern sie ins Ausland, schaffen hier noch einen neuen Markt mit E-Mobilität. Und die Frage also erstmal, woran wird es entschieden? An welchem Kriterium wird festgemacht, was wird produziert? Das ist die, die für uns da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Auch Bosch-Betriebsrat Ferhat Kirmizi spürt die Konsequenzen der Profitmaximierung am eigenen Leib. Da muss die Politiker oder die Manager Gedanken machen, wie wir diese gute Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze erhalten können. Weil im Endeffekt, wenn das wegfällt, wird nichts mehr nach Hochkostenstandort wieder zurückverlagert. Die Wirtschaftlichkeit ist immer in den Billiglohnländern. Das ist das Erste, was ein Unternehmen ja denkt. Und das wollen wir halt kippen und stoppen, dass es nicht so geht auf den Nacken der Arbeitnehmer, immer, dass wir dafür zahlen müssen. Das Beispiel Bosch zeigt, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zum Beispiel Raoul Zelig oder Milo Probst, seit Jahren erzählen. Einen grünen, rein wachstumsbasierten Kapitalismus gibt es nicht. Denn wenn die zentralen Logiken der Auslagerung, der Profitmaximierung und der Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitnehmern nicht gestoppt werden, nützt auch eine scheinbar klimafreundliche Umstellung auf E-Mobilität nichts. Auch deshalb, findet Laura, müssen wir endlich damit aufhören, Klimakrise und soziale Frage gegeneinander auszuspielen. Das haben wir ja super stark in der Kohle gesehen, was das bewirken kann. Wenn da permanent behauptet wird und den Beschäftigten auch in der Kohle den ganzen Tag erzählt wird, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder der Kohleausstieg wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben oder ihr verliert euren Job und dürft euch durch unser wundervolles Sozialsystem mit Hartz IV irgendwie durchkämpfen, dann ist ja klar, dass da dann viele Leute sagen, ja nee, dann wollen wir, dass die Kohle erhalten bleibt. Und wenn dann Teile der Klimabewegung darauf dann aufspringen und sagen, aha, die kämpfen hier für die Kohle, dann haben wir da einen künstlichen Gegensatz geschaffen, der de facto unser beiden Kämpfen nur entgegensteht und der verhindert, dass wir in irgendeiner Art und Weise sowohl als Klimagerechtigkeitsbewegung als auch als organisierte Arbeiterinnenbewegung irgendwas gewinnen können. Das letzte Wort in Sachen Boschwerk ist noch nicht gesprochen. Wenn es hart auf hart kommt und die industrielle Fertigung wirklich geschlossen wird, wollen sich die Arbeiter an die Maschinen ketten und streiken, heißt es jetzt. Und so grausam und brutal eine Schließung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sein mag, der Fall zeigt bereits jetzt, was man durch kollektives Handeln, Solidarität und gemeinsamen Protest erreichen kann. Ein erster Schritt in Richtung echter Klimagerechtigkeit. Und in Richtung eines Umweltschutzes der 99%, den auch der Schweizer Historiker Milo Probst einfordert. Wir möchten eigentlich, dass die Allgemeinheit entscheiden darf. Das heißt, wir müssen uns eigentlich unser Leben wieder aneignen, die Kontrolle über unser Leben wieder aneignen. Und ich glaube, das ist sehr aktuell heute, oder? Weil es heute eigentlich auch darum gehen sollte, dass wir eben unser wirtschaftliches Leben zum Beispiel wieder demokratisieren, dass wir unsere politischen Institutionen demokratisieren. Das war Climate Justice und noch mehr? Warum Klimakrise und soziale Frage zusammenhängen. Sendung von Ferdinand Mayen. Ton und Technik Roland Böhm. Produktion Rainer Schaller. Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist und weitere Informationen zu unserem heutigen Thema gibt es unter bayern2.de/Zündfunk. Von dort geht es auch direkt zum Generator-Podcast-Angebot.